Findet alle sieben Dragon Balls und eure Wünsche werden wahr. Kennt ihr das Geheimnis der Dragon Balls? In ihnen steckt die Zauberkraft. Son Goku, du bist unser Held. Du kämpfst dich tapfer durch die Welt. Die Feinde lauern überall, denn jeder sucht die Dragon Balls. Dragon Balls, in ihnen steckt die Zauberkraft. Son Goku, du bist unser Held. Du kämpfst dich tapfer durch die Welt. Die Feinde lauern.